und gleichwohl kann ich anders nicht. Ich muss ihr günstig sein. Obgleich der Augen stolz ist, nicht mir missgönnt seinen Schein. Ich will, ich muss dich lieben. Dadurch wir beid uns nur betrüben, weil mein Wunsch doch nicht gilt und du nicht hören willst. Wie manchen Tag, wie manche Nacht, wie manche liebe Zeit, hab ich mit Klagen durchgebracht und du verlachst mein Leid. Du weißt, du hörst, du hörst, du siehst dich. Herzen, so dass ich zweifle fast, ob du ein Herz hast, ob du ein Herz hast. Es saß ein Salamander auf einem kühlen Stein. Da warf ein böses Mädchen ins Feuer hinein, ins Feuer hinein. Sie meint, er soll verbrennen, ihm warnt es wohl zu Mut, wohl ihm ihr kühlem Teufel die heiße Liebe. Einst brach ich euch und Thank you.